schnell die Zeit vergeht. Yes, es ist wieder dieser Heffe am Mike. Ich grad der Beste, ich weiß, doch ist grad jetzt meine Zeit. Denn mit Stift und Blatt sitz ich grad hinten auf mein Pickup-Truck. Spüre, es ist Mitternacht und weiß, jetzt geht es richtig ab. Alles anders, man sagt es lang mit den Faxen. Wir haben 2011 und werden langsam erwachsen. Für jeden ist die Schule aus, keine Wut im Bauch. Wir sind super drauf, ziehen aus dem Jugendhaus nunmehr aus. Verteilen uns auf dem Kontinent, wo man sonst nichts kennt. Alles doch so fremd, einer bleibt in Gießen, der andere nicht. Man bleibt in Hessen oder Deutschland, nur manche erwischt. Der Wunsch nach mehr, der amerikanische Traum. Einmal die Lage durchschauen und in den Staaten zu bauen. Im abgefuckten Minivan, quer durch Michigan. Alles festhalten per nagelneuer Digicam. Dann unter die Haube kommen, auf davon. Du hast den Traum genommen und ihn einfach wahrgemacht. Warte ab, ich schwör, ich komme bald mal wieder vorbei. Das ist dein Lied, da ja, ich sage nur Hi. Ich hab auf diesem steinigen Weg schon viel erreicht und erlebt. Und merke mit der Zeit, wie leicht alles geht. Bald siehst du mich durch China auf einer Vespa fahren. Zusammen mit Jackie Chan, das ist der Hefner-Plan. Das ist der Hefner-Plan. Das ist der Hefner-Plan.